Ich bin der Ankläger. Ich der Verteidiger. Sie alle sind Richter. Angeklagt ist Michael Kohlhaas. Michael Kohlhaas, Rosshändler, Sohn eines Schulmeisters. Einer der rechtschaffensten und entsetzlichsten Menschen seiner Zeit. Lebt um die Mitte des 16. Jahrhunderts an den Ufern der Havel. Er gilt bis in sein 30. Jahr für das Muster eines guten Staatsbürgers. Er besitzt in dem Dorfe, das noch von ihm den Namen führt, einen Meierhof, auf welchem er sich durch sein Gewerbe ruhig ernährt. Seine Kinder erzieht er in der Furcht Gottes zu Arbeitsamkeit und Treue. Jeder seiner Nachbarn erfreut sich seiner Wohltätigkeit und Gerechtigkeit. Die Welt müsste sein Andenken segnen. Wenn er in einer Tugend nicht ausgeschweift hätte. Das Rechtsgefühl macht ihn zum Räuber und Mörder. Das Hohe Gericht wird darüber befinden. Ihre Argumente? Beginnen wir. Eben kommt der Rosskamm mit einer Koppel junger Pferde, wohlgenährt alle und glänzend, von daheim aufgebrochen an die Elbe geritten. Damit beginnt es, dass Michael Kohlhaas bei Regensturm die Straße versperrt findet, durch den neuen Schlagbaum vor der Tronkenburg. Auf, Zollwärter! Er ist Michael Kohlhaas, Rosshändler. Was ist das hier Neues? Landesherrliches Privilegium. Dem Junker Wenzel von Tronka verliehen. Wenzel heißt der Junker? Ist der alte Herr tot? Am Schlagfluss gestorben. Schade. Immer auf. Würdiger alter Herr, der seine Freude am Verkehr der Menschen hatte und einen Steindamm eins bauen ließ, dort, wo mir eine Stute das Bein gebrochen hatte. Was bin ich schuldig? 6 Groschen. Aber hurtig. Ist ein gottverdammtes Wetter. Ja, Alter, hier. Wenn der Baum im Walde stehen geblieben wäre, wäre es besser gewesen für mich und euch. Also, vorwärts! Halt an! Der Rosskamm! Das ist der Burgvogt! Habt ihr den Passschein? Passschein? Also, wie ich weiß, habe ich keinen Passschein. Aber sagt mir, was das für ein Ding des Herrn sei. So bin ich vielleicht zufälligerweise damit versehen. Ohne einen landesherrlichen Erlaubnisschein wird kein Rosskamm mit Pferden über die Grenze gelassen. Ja, ich bin 17 Mal über die Grenze gezogen, ohne einen solchen Schein. Wenn ihr 17 Mal ohne Passschein über die Grenze gezogen seid, so werdet ihr eben das 18. Mal nicht mehr durchschlüpfen, Rosskamm. Entweder ihr löst den Passschein oder ihr schert euch hin, wo ihr euch hergeschert habt. Hier ist es immer nach Recht und Gesetz zugegangen, Burgvogt. Was ihr mir zumutet, ist ungesetzliche Erpressung. Löst den Pass, Rosskamm. Ja, ich werde den Junker Tronka selbst darüber sprechen. Sprecht ihn nur selbst, damit er euch erzählt, wie nützlich es ist, euch filzige Landstreicher zu Ader zu lassen. Der Mann. Ich will meinem Gewerbe folgend mit einer Koppel Pferde des Weges ziehen und... Pferde? Wo sind sie? Hier. Ihr seht sie vom Fenster unten stehen. Deine Pferde sind wie Hirsche, Rosskamm. Im Lande werden keine besseren gezogen. Die Pferde sind nicht besser als die Ritter, die sie reiten sollen, Junker. Der mächtige Schweißhengst, der reizt mich. Was soll er kosten? Kauft lieber das Paar Rappen. Wir brauchen sie in der Wirtschaft. Was kosten die Rappen? 40 Goldgulden, Herr. 40 Goldgulden? 40 Goldgulden? 40? Die 2 Rappen, 40. Wenn du Pferde so hoch anschlägst, Rosskamm, so musst du wohl zu König Artus Tafelrunde reiten und sie dort an den Mann zu bringen trachten. König Artus würde den filzigen Burschen zum Teufel jagen. Mit seinen Rappen? Gott verdamm ich, ohne die Rappen. Ja. Nun, Rosskamm? Herr, die Rappen habe ich vor 6 Monaten für 25 Goldgulden gekauft. Gib mir 30, so sollte sie haben. 30 Gulden? 30? Das sind Sie wert beim Himmel. Der Schweißfuchs ist das vielleicht wert. Für die Rappen mag ich nicht so viel ausgeben. Nun, ich kann ja das nächste Mal, wenn ich wieder mit meinen Gäulen durchziehe, einen Handel mit euch machen. Im Augenblick bin ich in Eile und empfehle mich euch. Ihr habt doch gehört, dass ihr ohne einen Passschein nicht reisen dürft. Herr Junker, ein solcher Passschein würde mein ganzes Gewerbe zerstören. Damit kann es doch nicht seine Richtigkeit haben. Den Pass musst du lösen, Kohlhaas. Sprich mit dem Burgvogt, zieh deine Wege. Musik, Musik soll spielen zum Henker, Musik! Herr Junker, es ist gar nicht meine Absicht, die Verordnung, die wegen der Ausfuhr der Pferde bestehen soll, zu umgehen. Ich verspreche euch, dass ich bei meinem Durchzug durch Dresden den Pass in der Geheimschreiberei lösen werde. Nur bitte ich euch für diesmal, mich ziehen zu lassen, da ich von dieser Forderung durchaus nichts gewusst habe. Gut. Gut. Lasst den Schlucker laufen. Trinkt, ihr Freunde, trinkt! Dann soll dieser Schlucker wenigstens seinen Pfand zurücklassen. Zur Sicherheit, dass er den Schein lösen wird. Ja. Ein Pfand. Ein Pfand. Was soll ich denn an Geld oder Sachen zum Pfand zurücklassen? Du kannst ja die Rappen zurücklassen. Allerdings, das ist das Beste. Ist der Pass gelöst, so kann er sie zu jeder Zeit wieder abholen. Zwei Rappen ist viel Pfand für einen Pass. Gäbe die Forderung nicht von euch, ich hielte sie für unverschämt. Macht der Sache ein Ende. Ich will Wein haben, aber keinen Handel. Ich wollte euch ja die Rappen verkaufen, Herr. Aber ich kann sie euch doch nicht für einen Passschein verpfänden. Wenn ihr die Pferde nicht loslassen will, so schmeißt ihn wieder über den Schlagbaum zurück. Da mir doch nichts anderes übrig bleibt und ich jeder Gewalt weichen muss, werde ich eure Forderung erfüllen und die Rappen in den Stall führen, den ihr anweiset. Ein Knecht mit Geld versehen, hier zurücklassen und ihn ermahnen, die Pferde bis zu meiner Zurückkunft wohl in Acht zu nehmen. Der Roßkamm reitet nun nach Dresden weiter. Dort begibt er sich gleich nach seiner Ankunft auf die Geheimschreiberei und erfährt, dass die Geschichte mit dem Passschein ein Märchen sei, was er sich schriftlich bestätigen lässt. Hätte der Angeklagte nicht über den Witz des dürren Junkers lächeln sollen? Ohne irgend weiter ein bitteres Gefühl kommt er zurück vor die Mauer der Trunkenburg. Burgvogt! Steigt da ab und seht euch meinen Schein an! Was gehen mich eure Scheine an? So, dann möchte ich wenigstens wissen, ob ich meine verpfändeten Pferde wieder haben kann. Dort stehen sie. Geht hin und holt sie. Warum ist aber mein Knecht Herse nicht bei Ihnen? Euer Knecht hat sich ungebührlich betragen, Roßkamm. Wir haben ihn weggejagt. Was hat er angestellt, um Himmels Willen? Fragt drinnen nach. Und wer hat inzwischen die Pferde besorgt? Das weiß ich nicht. Das sagt ihr, wären meine Rappen? Diese dürren, abgehärmten Mähren? Knorren wie Riegeln, Mähnen und Haare elend zusammengeknotet. Was ist ihnen widerfahren? Nichts. Es war nur gerade Ernte. Man hat sie ein wenig auf den Feldern gebraucht. Wer hat dem Junker von Tronka die Erlaubnis gegeben, meine Rappen zur Feldarbeit zu nehmen? Da! Sie sind so erschöpft, dass ein Gartenstreich sie nicht mehr erregt. Das ist eine schändliche und abgekartete Gewalttätigkeit. Seht doch den Grobi an. Ob der Flegel nicht Gott danken sollte, dass die Mähren überhaupt noch leben. Wer hätte sie denn pflegen sollen, wenn euer Knecht wegläuft? Ist es nicht billig, dass die Pferde ihr Futter sich auf den Feldern abverdienen? Da kommt der Junker. Herr Junker, seht diesen Roßkamm, wie er wegen jener elenden Mähren eine wüste Rebellion macht. Das sind nicht meine Pferde, gestrenger Herr. Das sind die Pferde nicht, die 40 Goldgulden wert waren. Ich will meine wohlgenährten und gesunden Pferde wieder haben. Wenn der Hurenarsch die Golde nicht wiedernehmen will, so mag er es bleiben lassen. Kommt, Ritter, kommt, schafft Wein. Lieber hole ich den Abdecker und lasse die armen Viecher auf den Schindanger führen, als in meinen Stall nach Kohlhaasenbrück. Aber das sage ich euch. Ich werde mir Recht zu verschaffen wissen. Damit beginnt der Angeklagte seine unheilvolle Bahn. Schon galoppiert der Spornstreichs auf dem Wege nach Dresden zum Landgericht. Er kehrt aber um und reitet zur genauen Vernehmung seines Knechtes, um seine Sache ohne das geringste Unrecht zu beginnen, da er mit allen seinen Kräften der Welt in der Pflicht verfallen ist, sich Genugtuung und seinen Mitbürgern Sicherheit zu verschaffen, zunächst nach Kohlhaasenbrück. Lisbeth. Michael, dass du wieder da bist. Wo ist Herse? Drin liegt er, zu Bett. Wieso? Denkt ihr, dass er vor 14 Tagen jämmerlichst zerschlagen hier eintrifft und eine Geschichte erzählt, die wir nicht verstehen können? So. Ist er noch nicht wieder hergestellt? Ruf ihn mir doch her. Ich muss hier ganz klar sehen. Herse, kannst du aufstehen? Ich komme, Frau. Kohlhaas. Was hast du in der Tronkenburg gemacht, Herse? Ich bin nicht gerade mit dir zufrieden. Da hast du recht, Kohlhaas. Ich auch nicht. Denn einen Schwefelfaden, den ich durch Gottes Fügen bei mir trug, um das Raubnest in Brand zu stecken, warf ich, da ich ein Kind drin jammern hörte, in die Elbe und dachte, mag es Gottes Blitz selbst einäschern. Aber wodurch hast du dir die Verjagung aus der Tronkenburg zugezogen? Durch einen schlechten Streich, Kohlhaas. Ich wollte die Pferde nicht auf der Feldarbeit zugrunde richten lassen und sagte, dass sie noch jung wären und nicht gezogen hätten. Das ist nicht ganz die Wahrheit, Herse. Sie waren Anfang Frühjahr ein wenig im Geschirr. Am dritten Vormittag spannte ich sie auch vor und 4 Fuhren Getreide führte ich ein. Davon hat man mir nichts gesagt, Herse. Es ist so. Nur zu Mittag, als sie kaum ausgefressen hatten, wollte ich sie nicht wieder ins Joch spannen. Da bot mir der Burgvogt frei Futter dafür an und meinte, so könnte ich dein Futtergeld selbst einstecken. Hm. Aber ich kehrte ihm den Rücken und sagte, ich würde ihm sonst was tun. Und deswegen hat man dich verjagt? Behüte Gott, wegen deiner gottvergessenen Missetat. Auf den Abend wurden die Pferde zweier Ritter in den Stall geführt und meine an die Stalltür gebunden. Da nahm ich sie dem Burgvogt aus der Hand, fragte, wo sie jetzt bleiben sollten. So zeigt er mir einen Schweinekoben. Und vielleicht war sonst kein Unterkommen aufzufinden. Die Pferde der Ritter gingen auf eine gewisse Art vor. Der Platz war eng. Es hausten jetzt in allem 7 Ritter auf der Burg. Weil der Burgvogt sprach, die Gäste würden bloß übernachten, so führte ich die Pferde in den Schweinekoben hinein. Aber am dritten Tag hieß es, sie blieben noch Wochen. Aber warum dann in aller Welt jagte man dich fort? Am Abend des dritten Tages wollte ich mit den besudelten Pferden zur Schwemme reiten. Ich passiere das Schlosstor, ahnungslos, da bricht es los wie ein höllischer Chor. Halt, Spitzbube, halt, Galgenstrick, heult es wie besessen und ein rasender Haufen von Knechten, Hunden, Prügeln läuft mich an. Was gibt's, frag ich den Burgvogt. Wo will er hin mit den Pferden, packt mich der an der Brust. Und zur Schwemme will ich reiten, sag ich. Ich will dich, Gauner, auf der Heerstraße nach Kohlhaasenbrück schwimmen lehren, ruft der Burgvogt und schmeißt mich, er und ein Knecht, der mich am Bein gefasst hat, vom Pferd herunter, dass ich mich, lang wie ich bin, in den Kot messe. Dann führen die Räuber mit Füßen, Peitschen, Prügeln über mir die Pferde weg, jagen eine Koppel von 12 Hunden gegen mich. 3 strecke ich nieder. Jämmerlich schon zerfleischt, muss ich weichen. Da gellt eine Pfeife, die Hunde in den Hof, die Torflügel zusammen, der Riegel vor. und auf der Straße außen sink ich ohnmächtig nieder. Kannst du auch wirklich nicht entweichen wollen, Herse? Himmelschlag! Ich ließ ja Geschirr, Decken, ein Bündel Wäsche und 3 Reichsgulden im Schweinekoben zurück. Geh, Herse. Geh zu Bett. Dir soll Gerechtigkeit werden. Er spricht die Wahrheit. Ja. Er ist treu wie kein anderer. Darum bin ich entschlossen, die öffentliche Gerechtigkeit für mich aufzufordern. Es ist sicher ein Werk Gottes, Unordnungen gleich diesen Einhalt zu tun. Nun nahm sich der Kläger einen Advokaten in Dresden. Natürlich wurde ihm nach einigen Monaten mitgeteilt, dass eine derartige Klage niedergeschlagen werden musste. Die Tronkers haben nämlich ihre Verwandten bei Hofe. Der Roßkamm rekurrierte. Doch nach genauer Prüfung der Sachlage bat der Advokat, ihn mit ferneren Aufträgen in diesem Streit zu verschonen. Michael Kohlhaas muss eine andere Fürsprache suchen und ist dabei, sie bei Heinrich von Geusau, Stadthauptmann von Brandenburg, zu finden. Nun hätte ja der Kurfürst von Brandenburg seinen Untertan vor angeblichen sächsischen Übergriffen schützen können. Leider ist sein Kanzler Graf Kallheim mit den Tronkers verschwägert. Und da verliert dieser Rosshändler schon die Freude an der gesetzten und gesetzlichen Gerechtigkeit? Er verliert die Freude an seiner Pferdezucht, an Haus und Hof und beschließt, alles zu verkaufen, als ihn der Amtmann aufsucht. Herr Amtmann, nach dem Bericht des Tribunals zu Dresden bin ich ein unnützer Quirulant. Ich möge den Junker Wenzel von Tronka wissen lassen, wohin er mir die Pferde senden solle, die Staatskanzlei aber mit solchen Stänkereien verschonen. Inzwischen werden sie nach wie vor auf dem Felde gebraucht. Herr Amtmann, es macht mich unruhig, die Welt in einer so ungeheuren Unordnung zu sehen. Ich kann hier nicht länger bleiben. Was zahlt er mir für meinen Besitz im Brandenburgischen und im Sächsischen? Haus und Hof in Borsch und Bogen ist ein Nagelfest oder nicht? 800 Goldgulden, Herr Amtmann? Ihr treibt Scherz mit mir. 800 Gulden. Hier sind Dokumente, die euch den Wert meines Besitzes beweisen. Ich will nicht weniger, aber auch nicht mehr. Ich schließe ab, Kohlhaas. Doch lasse ich euch 2 Monate völlige Freiheit, von dem Handel wieder zurückzutreten. Einen Schluck darauf, Herr Amtmann. Gestattet, dass ich mich verabschiede. Mich rufen andere Pflichten. Lebt wohl, Herr Amtmann. Michael, wenn du mich irgend, mich und die Kinder, die ich dir geboren habe, in deinem Herzen trägst, so sag mir, was diese entsetzlichen Anstalten bedeuten sollen. Liebste, nichts. Noch nichts, was dich beunruhigen kann. Ich bin entschlossen, meine Klage noch einmal persönlich beim Kurfürsten einzureichen. Aber warum willst du dann dein Haus verkaufen? Weil ich in einem Lande, liebste Lisbeth, wo man mich in meinen Rechten nicht schützen will, nicht bleiben mag. Woher weißt du, dass man dich in deinen Rechten nicht schützen will? Woher weißt du, wenn du bescheiden kommst, dass sie dich nicht hören? Ich muss mich auf jeden Fall gefasst machen. Daher wünsche ich, dass du dich entfernst und mit den Kindern auf kurze Zeit zu deiner Tante nach Schwerin gingst. Wie? Ich soll nach Schwerin? Lisbeth, du musst nach Schwerin. Und möglichst gleich. Oh, ich verstehe dich. Du brauchst jetzt nichts mehr als Waffen und Pferde. Alles andere kann nehmen, wer will. Soll ich meine Sache aufgeben? Soll ich nach der Tronkenburg gehen und den Junker drum betteln, dass er mir meine Pferde wiedergebe? Mich aufschwingen und die elenden Klepper unter dem Hohn aller Junker hierher reiten? Lisbeth, wenn ich mein Brot verdienen soll, muss mir recht werden. Bis dahin gönn mir auch die Freiheit, es mir zu verschaffen. Michael, lass mich was für dich tun. Du? Lass mich doch noch einmal mit der Bittschrift nach Berlin gehen. Liebste, das ist schlecht möglich. Der Kurfürst ist vielfach umringt. Es gibt Verdrießlichkeiten. Michael, gib mir die Bittschrift. Sie kommt in seine Hände, ich verbürge mich dafür. Wie willst du denn das anstellen, Lisbeth? Ich kannte den Kastellan des kurfürstlichen Schlosses. In früheren Zeiten, ehe ich von dir wusste, noch zu Schwerinen Diensten, hat er um mich geworben. Er ist zwar jetzt verheiratet, aber ich fühle es, ich bin noch nicht vergessen. Kurz, überlass es mir, ich schaff dir recht. Hier ist die Bittschrift. Sternbald, komm her. Du sollst Frau Lisbeth nach Berlin geleiten. Wie konnte die Reise ausgehen, nach allen erfolglosen Schritten? Es ist der erfolgloseste und allerunglücklichste Schritt. Wer fährt da durch die Nacht? Ich bin's! Sternbald! Warum so langsam? Wo ist Frau Lisbeth? Hast du sie in Berlin gelassen? Frau Lisbeth liegt im Wagen hier. Was ist geschehen? Ich weiß es nicht. Ich hörte, sie habe sich vielleicht etwas zu stark vorgedrängt an den Kurfürsten. Eine Wache stieß ihm mit dem Lanzenschaft vor die Brust. So brachte man sie mir abends bewusstlos in den Gasthof. Manchmal wollte sie noch sprechen, aber es quoll zu viel Blut aus den Lungen. Lisbeth, antworte mir doch. Was ist mit dir? Es ist nutzlos. Auch der Wundarzt sagte, es sei nutzlos. Drum brachte ich sie dir, dass du sie noch sehen könntest. Lisbeth! Lisbeth! Was hast du in der Hand? Hörst du mich? Was blätterst du so eifrig? Sie hat die Bibel. Wenn sie wach ist, sucht sie fiebrig darin herum und... Liebste, was soll ich? Das lesen? Vergib deinen Feinden. Tu wohl auch denen, die dich hassen. Lisbeth. Ihre Augen brechen, Kolas. Ich werde dich wie eine Fürstin begraben. Wir Lebenden aber, denen bei Gefängnis verboten wurde, unser Recht zu suchen, wir verdammen Kraft angeborener Macht den Junker Wenzel von Tronka, die Rappen, die er uns unrechtmäßig abgenommen und auf seinen Feldern zugrunde gerichtet, binnen 3 Tagen nach Sicht meines Rechtsschlusses hierher zu führen und in Person in unseren Ställen dick zu füttern. Diese 3 Tage warten wir noch. Dann aber Sternbald, Hirse, Waldmann, Leuthold, meine Knechte, flechtet euch 10 knotige Riemen. Nehmt Morgensterne, Knüppel, Schwerter, Lanzen und Schwefelfaden. Dann reitet mit mir nach der Tronkenburg den Junker Wenzel, das Striegeln zu lehren. Kolas, wir reiten mit dir heute. Der Angeklagte wusste, dass Rache nicht recht ist. Michael Kohlhaas lässt seinen Rechtsschluss dem Junker ordnungsgemäß übergeben. Für Wenzel von Tronka war das ein Wischpapier. 3 Tage wartete der Roßkamm auf eine Antwort. Vergebens. Und was geschah in der 3. Nacht? Da fällt Michael Kohlhaas mit 7 Mann die Tronkenburg an. Ritter und Freunde, da wir auf unseres Festes Höhe sind, ist die Zeit gekommen, den Rechtsschluss des Roßkamm Michael Kohlhaas euch allen mit gebührendem Ernste vorzulesen. Was war das? Die Stimme kenne ich. Vetter Hans, was bringst du Vetter Hans für bleiche Nachricht? Der Burgvogt mit dem Verwalter liegt niedergestochen im Turm der Vogtei. Nein! Brüder, rettet euch! Wo ist der Junker von Trunka? Ich. Du bist sein Vetter, wie? Ich bin nur Hans von Trunka. Aber sein Vetter! Hans! Einer von den vielen Vettern! Ich! Von Trunka! Wo ist der Junker? Wo ist der Junker? Das Schloss muss verbrennen bis unter den Grundstein. Aber wo ist der Junker? Was nützt das alles, wenn ich den Junker nicht habe? Helge! Wo ist der Junker? Geflüchtet, wahrscheinlich in das Kloster von Erlabrunn. Unter die Nonnen? Da passt er hin. Aber wir wollen ihn auch unter den Kotten herausholen. Ihr reitet nach Erlabrunn. Und wo er durchkommt, plackt Mandate an alle Kirchen an, damit mir dieser Junker von Trunka ein 2. Mal nicht entkommt. Sei es in Erlabrunn, sei es auch in Wittenberg. Ich fordere jeden guten und billig denkenden Menschen in diesem Lande auf, dem Junker Wenzel von Tronka, mit dem ich in gerechtem Kriege liege, keinen Vorschub zu tun. Denselben bei Strafe Leibes und Lebens an mich auszuliefern und unter Angelobung eines Handgeldes und kriegerischer Vorteile meine Sache gegen diesen allgemeinen Feind aller Bürger zu ergreifen. Michael Kohlhaas, Reichs- und weltfreier, Gott allein unterworfener Herr. Bei Morgenanbruch war das Schloss bis auf die Mauern niedergebrannt. Trotzdem ist durch die Flucht des Junkers die Unternehmung missglückt. Der Angeklagte vermutet seinen Gegner in Wittenberg. Auf ein neues Mandat an alle weltfreien Männer des Landes, sich ihm gegen den Junker von Tronka als den allgemeinen Feind des Rechtes anzuschließen, stoßen zu ihm Gleichgesinnte. Der Angeklagte entsandte seinen Knecht Sternwald als Spion in die Stadt Wittenberg. Dieser meldet, dass das kohlhaasische Mandat dort wohl bekannt, doch nicht beachtet sei. Darauf steckte der entsetzliche Wüterich mit 33 Mann die Stadt Wittenberg in Brand. Jetzt sendet der alte Landvogt Otto von Gorges ein Fähnlein gegen Kohlhaas. 50 Mann kamen unter Hauptmann Gerstenberg. Aber Kohlhaas vernichtet sie bis zum 100. Auge. Auch er hat Verluste. Er rächt sie und steckt die Stadt Wittenberg zum anderen Mal in Brand. Aber die Wittenberger halten ihren Junker, dem sie so viel verdanken. Die Stadt musste den Junker durch eine Wache vor seinen Beschützern schützen. Es brechen Unruhen in der geplagten Stadt aus. Der Krieg, den der Mordbrenner in der Finsternis der Nacht mit Pech, Stroh und Schwefel führte, war unerhört und beispiellos. Die Landesregierung entsandte den Prinzen Christian von Meißen mit 500 Mann. Der Kohlhaas schlägt ihn. Von Gorges kämpfte mit 300 Mann. Der Kohlhaas schlägt ihn. Die beiden wollten sich vereinigen. Der Kohlhaas schlägt sie getrennt. 5 Tage später stand er vor Leipzig, steckte die Stadt auf 3 Seiten in Brand. Überrumpelt und setzt sich fest, 109 Mann stark. Da aber erlässt Martin Luther ein Manifest, das den Kohlhaas zum Rebellen erklärt. Kohlhaas ist tief betroffen. Reitet unter fremdem Namen nach Wittenberg und betritt in der Verkleidung eines thüringischen Landpächters Martin Luthers Zimmer zu Wittenberg. Dr. Martin Luther. Wer seid ihr? Michael Kohlhaas. Weich fern hinweg! Hochwürdiger Herr. Dein Odem ist Pech, deine Nähe Verderben. Hinaus! Dieses Pistol, das ich ziehe, wenn ihr die Klingel rührt, mich hinauszuwerfen, streckt mich zu euren Füßen nieder. Was willst du? Eure Meinung, dass ich ein ungerechter Mann sei, widerlegen. Ihr sagt, dass meine Obrigkeit von meiner Sache nichts weiß. Gut. Schafft mir freies Geleit, so gehe ich nach Dresden und lasse meine Obrigkeit von meiner Sache wissen. Entsetzlicher Mann. Wer gab dir das Recht, den Junker nach eigenmächtigen Rechtsschlüssen zu überfallen und alle heimzusuchen, die ihn beschirmen? Hochwürdiger Herr, der Krieg, den ich mit den Einrichtungen der Menschen führe, ist keine Missetat, da ich aus ihnen verstoßen war. Verstoßen? Welch eine Raserei der Gedanken ergriff dich? Wer hätte dich aus der Gemeinschaft deines Staates verstoßen? Verstoßen nenne ich den, dem der Schutz der Gesetze versagt ist. Denn ich bedarf dieses Schutzes. Seinethalben flüchte ich in die Gemeinschaft. Wer mir ihn entzieht, der stößt mich zu den Wilden. Wer ihn mir nimmt, der gibt mir die Keule in die Hand, die mich selbst schützt. Wer hat dir den Schutz der Gesetze versagt? Wenn Staatsdiener hinter dem Rücken des Landesherrn Prozesse unterschlagen, wer anders als Gott darf ihn wegen der Wahl solcher Diener zur Rechenschaft ziehen? Und bist du, gottverdammter und entsetzlicher Mensch, befugt, ihn deshalb zu richten? Wohlan. Wenn mich der Kurfürst nicht verstößt, so kehre ich auch wieder in die Gemeinschaft, die er beschirmt, zurück. Verschafft mir freies Geleit und ich lasse das Volk, das sich im Erdschloss zu Lützen zwecks besserer Ordnung aller Dinge versammelt, in die Winde gehen. Und bringe meine dreimal abgewiesene Klage ein letztes Mal beim Tribunal des Landes vor. Was willst du denn vom Tribunal zu Dresden verlangen? Mein Recht. Was ist dein Recht? Bestrafung des Junkers den Gesetzen gemäß. Wiederherstellung der Pferde in den vorigen Stand. Ersatz des Schadens an mir und meinem Knecht Herse durch erlittene Gewalt. Ersatz des Schadens? Wer kann hier noch den ganzen Schaden ersetzen? Ich fordere nichts zurück von dem, was ich besessen. Herse ist im letzten Kampf gefallen. Doch seine alte Mutter wird angeben, was sie an Heilkosten verlor und an Gegenständen in der Trunkenburg. Mir aber mag den Schaden, den ich durch Nichtverkauf meiner Rappen hatte, die Regierung abschätzen lassen. Rasender, unbegreiflicher und entsetzlicher Mensch. Nachdem dein Schwert an dem Junker die grimmigste Rache genommen hat, was treibt dich auf einem Urteil gegen ihn zu bestehen, das ihn so unerheblich treffen wird? O Dr. Luther, es hat mich meine Frau gekostet. Ich muss der Welt zeigen, dass sie in keiner ungerechten Sache starb. Fügt euch doch darin mir und lasst das Gericht sprechen. In allem anderen Streit füge ich mich euch. Ich höre, alles, was du forderst, sei gerecht. Und hättest du oberste Entscheidung erreicht, so wäre dir Punkt für Punkt dein Recht geworden. Doch wenn wir alles wohl erwägen, hättest du nicht besser getan, um Christi Willen dem Junker zu vergeben und die Rappen, dürre und abgehärmt, wie sie waren, zurückzunehmen? Kann sein auch nicht. Doch weil ich nun einmal mit Blut aus dem Herzen meiner lieben Frau bezahlen muss, so habe es denn, meine ich, seinen Lauf. Das Urteil muss gesprochen sein. Der Junker muss mir die Rappen auffüttern. Ich will inzwischen, wenn du auf Lützen dich stillhalten wirst, mit dem Kurfürsten in Unterhandlung treten wegen freien Geleits. Nimm diese Zusicherung mit und geh. Hochwürdiger Herr, ich bitte euch noch, ehe ich gehen muss, auf den Knien, um die Wohltat des heiligen Sakraments. Das will ich dir geben, Kohlhaas. Der Herr aber, dessen Leib du begehrst, vergab seinem Feind. Willst auch du dem Junker vergeben? Hochwürdiger Herr. Nun? Der Herr auch vergab allen seinen Feinden nicht. Lasst mich dem Kurfürsten, dem Burgvogt, wer immer mich gekränkt haben mag, vergeben. Dem Junker aber vergebe ich nicht. Mein Famulus soll dich hinausgeleiten. So kann ich, hochwürdigster Herr, nicht versöhnt werden? Deinem Heiland nein. Dem Fürsten vielleicht. Martin Luther erlässt ein Sendschreiben an den Kurfürsten von Sachsen, das dieser in der königlichen Kanzlei zu Dresden erhält. Es hat an mich, Kurfürsten von Sachsen, Dr. Martinus Luther ein Sendschreiben erlassen, worin er, nicht ohne bitteren Seitenblick auf euch, Kämmerer Kunsttronker, und auf euch, Mundschenk Hinztronker, welche des Rosskamps Klage, wie allgemein bekannt sei, unterschlagen hätten, mir freimütig anrät, diesem Kohlhaas zur Erneuerung seines Prozesses Amnestie zu erteilen. Die öffentliche Meinung in Deutschland sei höchst gefährlicherweise auf dieses Mannes Seite. Selbst in dreimal eingeäscherter Stadt Wittenberg sei man für ihn. Weise man ihn ab, so könne das Volk mehr verführt werden, als der Staates Gewalt noch feststünde in unserem Lande. Wir mögen, schließt Dr. Martinus Luther, da wir den Roßkamm durch Ungerechtigkeit außer die Staatsgemeinschaft gesetzt hätten, ihn nun als fremd ins Land fallende Macht, nicht als Rebellen, der sich gegen den Thron auflehne, betrachten und behandeln. Da ihr, Prinz Christian von Meißen, Generalissimus des Reiches, ihr, Großkanzler des Tribunals, Graf Rede, ihr, Graf Kallheim, Präsident der Staatskanzlei, nebst Kämmerer und Mundschenk anwesend seid, so lasst uns das Gespräch um Amnestie des Kohlhaas gleich beginnen. Was meint der Kämmerer? Nimmermehr, gnädigster Herr, hätte ich des Roßkamps Klage eigenmächtig niedergeschlagen, wenn ich sie nicht durch falsche Angaben verführt, für eine nichtsnutzige Plackerei gehalten hätte. Doch weder nach menschlichen noch nach göttlichen Gesetzen befugt ein Missgriff zu so ungeheurer Rache. Und lieber sehe ich den Rechtsschluss des rasenden Rebellen erfüllt, den Junker, meinen Vetter, abgeführt nach Kohlhaasenbrück, um jene Ratten dick zu füttern, als Dr. Luthers Vorschlag von euch erfüllt und schmachvolle Verhandlung eurer geheiligten Person mit des Roßkamms gottverdammten Haupt. Was sagt Graf Rede? Herr Kämmerer, so zarte Sorgfalt für den Ruhm des Herrn wie jetzt am Ende dieser misslichen Sache zeigte dir nicht am Anfang. Was mich betrifft, gnädigster Kurfürst, so meine ich, zwar unachtsam des dauernden Zulaufs im Rebellenlager, dass hier nur schlichtes Rechttun hilft. Rücksichtslos muss der begangene Fehltritt, den wir uns zu Schulden kommen ließen, eingestanden werden. Was glaubt Prinz Christian von Meißen? Voll Verehrung für den Herrn Großkanzler und in größtem Respekt vor dieser Denkungsart bedenke ich doch, dass das Recht des Kohlhaas gering gelte gegen Stadt Wittenberg, dreimal angezunden, Leipzig und ein ganzes misshandeltes Land. Hier kann des Staates Ordnung nicht durch das Recht des Wissenschaft geheilt werden. Für solche Fälle gibt es nur ein Mittel, Kampf und Vernichtung. Und wie stellt sich der Mundschenk Hinz von Tronka? Der Staatsbeschluss, der zu fassen ist, kann Männern von solcher Weisheit wie ihr kaum entgehen. Der Rosshändler verlangt freies Geleit und neuerliche Untersuchung, wofür er seine Haufen auflösen wird. Das ist noch keine Amnestie, ihr Herrn. Das Tribunal zu Dresden wird über die Rappen erkennen. Uns aber hindert nichts, über ihn zu erkennen. Mag er auch Recht behalten bei den Rappen. Mit uns sind Welt und Nachwelt, wenn wir diese entsetzlichen Mordbrennereien gebührend bestrafen. Ich habe viele Meinungen gehört. Und zu teuer erkauft scheint mir der Feldzug. So bin ich entschlossen, des Dr. Luthers Rat anzunehmen, und wir werden folgendes Sendschreiben an den Kohlhaas erlassen. Schlagt es in allen Plätzen des Landes an. Wir, Kurfürst von Sachsen, erteilen in besonders gnädiger Rücksicht auf die an uns ergangene Fürsprache des Martinus Luther, dem Michael Kohlhaas, Rosshändler, unter der Bedingung, binnen 3 Tage nach Sicht die Waffen, die er ergriffen, niederzulegen, behufs einer erneuten Untersuchung seiner Sache, freies Geleit nach Dresden. Dergestalt, dass wenn derselbe bei dem Tribunal zu Dresden mit seiner Klage wegen der Rappen, wie nicht zu erwarten, abgewiesen werden sollte, mit der ganzen Strenge gegen ihn verfahren werden soll. Im anderen Fall aber, ihm und seinem ganzen Haufen Gnade für Recht bewilligt und völlige Amnestie seiner in Sachsen ausgeübten Gewalttätigkeiten zugestanden werden soll. Natürlich spottete der Angeklagte über solche Bedingungen. Michael Kohlhaas, obwohl auf der Höhe seiner Macht 400 schwer bewaffnete Mann unter sich, unbesiegt, nimmt sie an, löst sein Kriegsvolk auf, legt alle Beute auf den Gerichten zu Lützen nieder und geht unbewaffnet und unbegleitet bei Tagesanbruch nach Dresden, zu seinem Haus in der Pirnaer Vorstadt. Michael Kohlhaas, rings um dein Haus ist eine unabsehbare Menschenmenge. Du hast ganz Dresden, Stadt und Vorstädte auf die Beine gebracht. Wir wollen dich sehen, du Würgerengel, der sich nennt den Statthalter Michaels, des Erzengels, und der gekommen ist, die Volksbrücke mit Feuer und Schwert zu verfolgen. Ich bin Prinz Christian von Meißen. Bist du Kohlhaas, der Rosshändler? Ja. Du hast Aufruhr nach Dresden gebracht. Was trieb dich her? Gnädigster Herr, nach Auflösung meines Kriegshaufens finde ich mich gemäß mir erteilter landesherrlicher Freiheit in Dresden ein, um meine Klage gegen den Junker Wenzel von Tronka vor Gericht zu bringen. Ich glaube, dass ich deinetwegen ruhig sein kann, Kohlhaas. Deinem Prozess steht nun nichts mehr im Wege. Graf Rede, Großkanzler des Tribunals, wird dir den berühmtesten Advokaten der Stadt zur Seite stellen. Und du kannst Klage erheben, ganz wie zuerst, auf Bestrafung des Junkers nach den Gesetzen, Wiederherstellung der Pferde in den vorigen Stand, Ersatz des Schadens an dir und deinem gefallenen Knecht Herse. Inzwischen, da sich so viel Volk um dich versammelt, wirst du auf die ersten Tage eine Wache annehmen müssen, die dich in und außer dem Hause schützen soll. Eine Wache? Das ist ja fast wie gefangen. Was daraus entsteht, du hast es dir selbst beizumessen. Gnädigster Herr, tut, was ihr wollt. Aber gebt mir euer Wort, die Wache, sobald ich es wünsche, wieder aufzulösen. Das bedarf der Rede nicht. 3 Landsknechte vor. Der Mann, in dessen Hause ihr 3 zurückbleibt, ist frei. Folgt, wenn er geht. Doch hindert ihn nicht, irgendwo hinzugehen. Ihr seid nichts anderes als sein Schutz. So war die Gerechtigkeit auf dem Wege. Für alle, die Gerechtigkeit wollten. Man muss nur die beiden Rappen wieder zur Stelle schaffen. Aber sie waren vermutlich beim Brande der Tronkenburg verreckt. Damals hat Kohlhaas mit flachen Hieben seines noch unblutigen Schwertes die Knechte gezwungen, alle Pferde aus den brennenden Ställen zu retten. Doch sie waren seitdem verschollen. Man erfährt, ein flüchtiger Knecht habe sie, weil allzu elend, im Stall eines Schäfers zu Wilsdruf gelassen. Das hofft, um sie nicht dick füttern zu müssen, der Junker vergebens. Indessen hat der Schäfer die Rappen weiterverkauft. Wer kaufte denn diese elenden Tiere? Das Unglück will es, dass es der Abdecker von Döbeln ist. Und damit waren die Pferde entehrt. Aber was sollte man mit solchen Pferden machen? Man redet hin und her, sie dem Rosskamm durch Geld zu vergüten. Doch das Geschlecht der Tronkas ist zu stolz, dem Kohlhaas irgendein ehrliches Angebot zu machen. Der Roßkamm ist ein gerechter und bescheidener Mann. Ich habe ihm bereits geraten, einen Vorschlag auf Geldablösung anzunehmen. Jetzt ist es an euch, ihm eine solche Eröffnung zu machen, Kunsttonka. Soll ich die Ehre dem Tadel aussetzen und um Nachgiebigkeit betteln vor dem Manne erscheinen, der, was immer erdenklich an Schmach und Schande über mich und mein Geschlecht gebracht hat? Gnädigster Kurfürst. Was bringt ihr, Mundschenk? Gnädigster Herr, während ihr sicherlich euer Gewissen plagt, wie jenem verdammten Kohlhaas genauestes Recht werde, geschehen an den böhmischen Grenzen Schandtaten, welche die Frechheit jenes Rebellen auch euch beweisen müssen. Denn die Auflösung jenes Räuberhaufens in Lützen war nichts als eine verwünschte Spiegelfechterei. Johann Nagelschmidt, einer der kohlhaasischen Knechte, nennt sich nunmehr des Rosshändlers Statthalter, zieht plündernd durchs Erzgebirge, plagt in den Dörfern an, die Amnestie sei nicht gehalten worden. Kohlhaas selbst sei mit himmelschreiender Wortbrüchigkeit eingesperrt und einer Wache übergeben. Nur einen neuen Namen hat der alte Mordbrennerhaufen. Er heißt sich eine zur Ehre des Volkes aufgestandene Kriegsschar, bestimmt über das angelobte Recht zu wachen. So wie Sie aber sind in den Wäldern des Kurfürstentums noch Hunderte, wartend nur auf den Wink des Rosshändlers, um daraus von Neuem mit Feuer und Schwert hervorzubrechen. Was ist das? Das, gnädigster Herr, ist die Folge der Amnestie. Hier, ihr Herren, seht ihr die schändlichen Mandate des Nagelschmidts. Sie beweisen euch die Tücke des Rosshändlers. Großkanzler des Tribunals! So möge man sogleich den Kohlhaas verhören. Man führe ihn her. Und ihr, Prinz Christian von Meißen, zeigt ihm diese Mandate, die ihn aller erwiesenen Gnaden unwürdig zeigen. Hier bin ich, gnädigster Herr. Du hast einen Knecht namens Nagelschmidt, Kohlhaas? Ja. Lies diese Mandate von ihm verfasst. Ich erschrecke über diese Papiere, gnädigster Herr, mit denen ich nicht das Geringste zu schaffen habe. Denn wozu sollte ich, da mein Rechtsstreit doch im besten Fortgang ist, Hilfe eines Dritten bedürfen? Was aber den Nagelschmidt betrifft, so beweist diese Briefschaft, dass ich den Kerl in Lützen grad wegen eigenmächtiger Mordbrennerei wollte davonjagen, als die kurfürstliche Amnestie mich den ganzen Haufen heimschicken ließ. Hier könnt ihr lesen, dass er als Todfeind von mir ging. Ich denke, das genügt. Du kannst jetzt gehen. So darf ich ruhig sein, dass kein Verdacht in dieser Sache auf mich zurückfällt? Solange ich in Dresden bin, Rosshändler, wird dir die erteilte Amnestie in keiner Weise gebrochen. Ihr seht, gnädigster Herr, die Sache muss, ehe sie durch immer neue Ereignisse immer mehr verwickelt und verworren wird, zu Ende gebracht werden. Soll man etwa, Herr Großkanzler, die Sache über unseren Kopf weg zu Ende bringen? Wo keine Schuld ist, muss der Ankläger verlieren. Was aber die Pferde angeht, so habe ich neue Zeugen, dass sie schon bei der Ankunft in der Tronkenburg gefährlich an Husten erkrankt, ihre jetzige Jämmerlichkeit nur dem Kohlhaas selbst zu verdanken haben. Überdies, ihr Herrn, habe ich hier gar ein kurfürstliches Edikt, das zwar vor 12 Jahren erlassen, aber immer noch rechtsgültig, einer Viehseuche wegen die Einfuhr von Pferden aus dem Brandenburgischen überhaupt strikte verbietet. Sonnenklar belegt dies, ihr Herren, dass der Junker Wenzel, unser Vetter, des Kohlhaas Pferde an der Grenze anzuhalten, nicht nur befugt, sondern verpflichtet war. Das fällt euch spät ein, Junker Hinz. Habt ihr nicht vor dem durch Stillschweigen eure Schuld eingestanden? Früher glaubten wir, dass wir im Recht seien und schwiegen gehorsam. Jetzt wissen wir, dass wir im Recht sind und schweigen nicht mehr. Gnädigster Herr, lasst uns wissen, dass auch der andere im Recht sei. Lasst uns glauben, ihr Herren, dass das Recht nicht aussterbe in unserem Land. So erhebt sich immer und immer wieder das Unrecht. Niemand war zum Unrecht entschlossen. Und doch geschieht es. als sich der Kohlhaas bald darauf auf dem Gubernium zu Dresden einfindet. Herr Großkanzler, da der Amtmann, dem ich meinen Besitz verkauft hatte, bereit ist, ihn mir gegen eine geringe Vergütung wieder zurückzuerstatten, bitte ich, die Stadt auf 12 Tage verlassen zu dürfen, um mich nach dem Brandenburgischen zu begeben. Kohlhaas, deine Anwesenheit ist gerade jetzt notwendiger als jemals. Wegen arglistiger und winkelziehender Einwendungen der Gegenpart bedarf man deiner Aussagen in tausenderlei nicht vorherzusehenden Fällen. Gnädigster Herr, mein Advokat ist ja von dem Rechtsfall wohl unterrichtet. Auch verspreche ich, da mir an der Reise sehr liegt, mich auf 8 Tage zu beschränken. Wenn du auf deiner Bitte zudringlich beharrst, so musst du dir beim Prinzen Christian von Meißen Pässe ausbitten. Ich habe mit dieser Sache nichts zu schaffen. Ich sollte mich an den Prinzen Christian von Meißen um Pässe wenden. Du musst ein Gesuch um Pässe einreichen, das man des Kurfürsten Durchlaucht vorlegen wird. Der Großkanzler sagte aber, ich sollte mich an den Prinzen selbst wenden, da ich lieber heute als morgen reisen will. Der Prinz Christian von Meißen ist vor 3 Tagen auf seine Güter gereist. In seiner Abwesenheit versehe ich die Gubernialgeschäfte. Das sind befremdliche Umstände, gnädigster Herr. Und jetzt in diesem Augenblick sehe ich vom Fenster, dass meine alte Wache von 3 Knechten durch eine neue 6 Mann stark ersetzt wird. Was soll das alles? Man muss doch deine Wache auch einmal ablösen. Damit sie sich aber geräuschlos und ohne dich zu stören ablöse, hat man die Posten gleich doppelt bestimmt. Doch habe ich nicht unbegrenzte Zeit für dich. Deine Angelegenheit obliegt einem Gubernialoffizianten, der eben deine Wache instruiert. Wohin wollt ihr? Mein Freund, der Amtmann von Lockewitz, hat mich für einige Tage eingeladen. Zu ihm. In diesem Falle müsst ihr noch etwas warten, denn gemäß dem Befehl des Prinzen Christian von Meißen werden euch einige berittene Landsknechte begleiten. Der Prinz von Meißen hat mir bei meiner Ankunft in Dresden freigestellt, ob ich mich der Wache bedienen will oder nicht. Ich muss euch versichern, dass die Befehle des Schlosshauptmanns Freiherrn von Wenck, in diesem Augenblick Chef der Polizei, mir die unausgesetzte Beschützung eurer Person zur Pflicht machen. Ich lasse mir diese unausgesetzte Begleitung nicht gefallen. Ich bitte die Landsknechte, derer ich nicht bedarf, zurücklassen zu dürfen. Anders als in Begleitung 6 berittener Landsknechte werdet ihr diese Stadt nicht verlassen. Dann bin ich also ein Gefangener. Dann wird mir also die feierlich vor den Augen der Welt angelobte Amnestie gebrochen. Der Nagelschmied indessen, in den Wäldern des Erzgebirges durch Häscher und Landsknechte von allen Seiten bedrängt, über die ungünstige Lage des kohlhaasischen Rechtsstreites genau unterrichtet, zwar wirr und roh in seinen Plänen, doch unbeirrbar in seinem Glauben, verfolgt das Ziel der Volksbefreiung. Der kleine Bandit verspricht dem Großen, ihn aus dem Kerker zu befreien, falls dieser jenen Haufen wieder übernehmen wolle. Mit solcher Botschaft ward ein Knecht nach Dresden geschickt. Der Bote wird gefangen mit Gewalt, den Kohlhaas aber fangen sie mit Hinterlist. Dies, Knecht des Nagelschmiedes, ist das Haus des Kohlhaas. Du hast dem Roßkamp die hochverräterische Botschaft deines Anführers überbringen wollen. Darauf steht er tot. Doch kannst du dein verwirktes Leben wiedergewinnen. Tu hier mit diesem Krebskorb wie ein Krebshändler und steck dem Kohlhaas deinen Brief zu. Ganz so, als ob wir dich nicht gefangen hätten. Dann aber nimm seine Antwort und bringe sie mir. Unverzüglich. Wenn auch dein Brief Grund genug ist, den Rosshändler schwer zu verdächtigen, so zögert der Kurfürst noch immer, das jenem angelobte freie Geleit zu brechen. Geh und tu, was dein Hals dir rät. Ich warte indessen hier, in der Nähe des Hauses. Was willst du hier? Krebse verkaufen. Krebse? Sind wir ungestört? Was bringst du mir? Ein Brief des Nagelschmied aus dem Altenburg. Ich habe mit dem Nagelschmied nichts zu schaffen. Lies doch wenigstens, was er schreibt. Geh. Ich bitte dich, lies. Das ist schwer leserlich. Wenn du nach dem Altenburgischen kommen und deinen alten Haufen wieder übernehmen willst, so sei er erbötig, dir mit Pferden, Leuten und Geld an die Hand zu gehen. Außerdem verspricht er dir, künftig gehorsam und besser zu dienen und macht sich anheischig, zum Beweis seiner Treue und Anhänglichkeit selbst nach Dresden zu kommen und dich aus dieser Haft zu befreien. Ich würde unter anderen Umständen etwas sehr Einfaches tun, Knecht. Denn wozu hätte ich dieses Heer von Landsknechten, also meinen Schurken wie dich, ihnen zu übergeben? Aber sie würden mir ja doch nicht glauben. In das Dresdner Gubernium ist Kohlhaas Nagelschmied und Nagelschmied Kohlhaas. Ja, ich bin jetzt vollkommen überzeugt, dass nichts auf der Welt mich aus dem Handel, in den ich verwickelt bin, retten kann. Ich will infolgedessen dem Nagelschmied folgenden Bescheid aufschreiben, den ich deiner Ehrlichkeit vertrauend dir übergebe. Ich nehme seinen Vorschlag an, den altenburgischen Haufen anzuführen. So möge er mir zur Befreiung einen Wagen mit 2 Pferden nach der Neustadt bei Dresden schicken. Zwar hoffen, die Landsknechte bestechen zu können, brauche ich für den Fall der Gewalt 10 wohlbewaffnete Knechte in der Neustadt gewärtig. Für alles dies sende ich ihm eine Rolle von 20 Goldkronen. Dieses Schreiben nimm und dazu dieses Geschenk für dich. Und geh sogleich. Oh, ich danke dir. Leb wohl. Leb wohl, Kohlhaas! Wäre es nicht besser, nach der Befreiung über Hamburg zu gehen und von dort nach Indien oder so weit der Himmel blau ist, über anderen Menschen als die ich kenne? Denn hier, das sehe ich, wird mir nie mein Recht. Was bedeutet das? Der Schlosshauptmann? Der Großkanzler ist abgesetzt. Graf Kallheim ist zum Chef des Tribunals ernannt. Du selbst bist verhaftet. Diesen Brief, den ich an allen Ecken unserer Stadt Dresden anschlagen lasse, hast du ihn geschrieben? Ja. Weißt du etwas zu deiner Verteidigung vorzubringen? Nein. So ist das Urteil über dich gefällt. Du sollst mit glühenden Zangen von Schinderknechten gekniffen, gevierteilt und zwischen Rad und Galgen verbrannt werden. Damit war der Fall Kohlhaas für den sächsischen Hof rechtlich erledigt. Nach dem Gesetz hätte es keine Hilfe mehr für den Gesetzlosen geben dürfen. Doch das Gesetz ist geschändet durch Hochmut und Missbrauch. Darum tritt zur Rettung des unglücklichen Mannes aus den Händen der Übermacht und Willkür jetzt der Kurfürst von Brandenburg auf. Dies, gnädigster Herr Kurfürst, ist die Geschichte des Michael Kohlhaas, eines sonderbaren und nicht verwerflichen Mannes. Herr Stadthauptmann von Geusau, ich bin erstaunt zu hören, dass so viel Arglist Platzhaber an einem kurfürstlichen Hofe. Kurfürstliche Durchlaucht. Sie hat Platz an jedem Hofe. An meinem nicht. Berlin liebt Offenheit. Auch eure Person drückt eine Schuld in dem Fall dieses Mannes. Was? Euer Erzkanzler, Graf Siegfried von Kallheim, mit den Junkern von Tronka verschwägert, hat in unziemlicher Weise eine Klage eures Untertans Kohlhaas unterschlagen. Ein Bote zum Grafen von Kallheim. Er ist sofort entsetzt. Dadurch wurdet auch ihr mitschuldig, nicht nur am Tode der Frau des Kohlhaas. Er ist seines Amtes mit allen Zeichen meiner Ungnade entsetzt. Ihr, Heinrich von Geusau, seid von diesem Augenblick an mein Erzkanzler. Wird es aber nicht fast zu spät sein, euren Untertan aus solcher Übermacht und Willkür zu retten? Lasst mir den sächsischen Gesandten rufen. Es hat die Krone Polens unser Land wiederholt angegangen, Wir möchten in Ihrem Kampf gegen das Haus Sachsen mit ihr gemeinsame Sache machen. Der Dresdner Hof könnte mancherlei Gründe haben, sich euch gefällig zu zeigen. Wir werden den sächsischen Hof zwingen, unseren Untertan herauszugeben. 5000 Mann, untertänig polnischen Adlern, stehen seit einiger Zeit an den sächsischen Grenzen. Dieser Umstand, geschickt genutzt, kann der Gerechtigkeit helfen, ohne die Ruhe des Ganzen, misslicher als die Rücksicht auf einen Einzelnen erlaubt, aufs Spiel zu setzen. Doch hier kommt der sächsische Gesandte schon. Ihr ließet mich dringend rufen, gnädiger Herr Kurfürst. Mein neuer Erzkanzler, Heinrich von Geusau, hat mir soeben die Geschichte eines brandenburgischen Untertans des Michael Kohlhaas berichtet. Entrüstet wegen gänzlich willkürlichen, Gott und Menschen missgefälligen Verfahrens, fordern wir die unbedingte und ungesäumte Auslieferung dieses Mannes. Sollte aber Schuld auf ihn fallen, nach brandenburgischen Gesetzen, so möge der Dresdner Hof durch einen Anwalt in Berlin Klage anhängig machen. Wir bitten euch, Gesandter von Sachsen, uns unverzüglich Pässe auszustellen für einen Anwalt, den wir nach Dresden zu schicken willens sind, um unseren Untertan Kohlhaas wegen der ihm auf Grund und Boden sächsischen Kurfürstentums geraubten Rappen und anderer himmelschreiender Misshandlungen und Gewalttaten Recht zu verschaffen gegen den Junker von Tronka. Das Todesurteil über ihn ist ausgesprochen. Seine Vollstreckung wäre eine Verletzung des Völkerrechts. Es wird vollstreckt gemäß den Gesetzen. Dann entschuldigt mich, gnädigster Herr Kurfürst. Was gibt es so eilig? Seit 3 Tagen wartet der Gesandte einer befreundeten Macht auf eine freie Minute eures Erzkanzlers. Gnädigster Herr Kurfürst, lasst euren Erzkanzler nichts übereilen. Das, was ich eben sagte, war meine persönliche Überzeugung. Der Hof zu Dresden wird Sie vielleicht nicht billigen. Er wird Sie sicher nicht billigen, wenn er das weiß, was wir in Berlin wissen. Indes geht Unrecht schneller als Recht und man verhandelt zwischen Dresden und Berlin, während der Kohlhaas schon am Galgen hängt. Ihr drängt Sie auf Eile. Was ist die mindeste Forderung? Wir fordern nochmals unbedingte und ungesäumte Auslieferung dieses Mannes. Gezwungen durch die Macht uns unglücklicher Umstände, unüberzeugbar durch eure Gründe, wird Sachsen ihn ausliefern. Ihr bestätigt uns dies. Und wir bestätigen euch, dass das Gericht zu Berlin eurer Klage offen steht. Die Entscheidung liegt in Dresden, ob man nach brandenburgischen Gesetzen klagen will. Sicherlich kann man nach brandenburgischen Gesetzen nicht klagen, wenn man einen Mann mit List und Tücke dahin gebracht hat, Unrecht zu wollen. Der Kohlhaas hat einen hochverräterischen Brief an den Banditen Nagelschmidt geschrieben. Aber die Umstände, unter denen er geschrieben wurde, sind höchst unklar. Sie sind vielleicht in Berlin unklar. Nein, gerade in Berlin sind sie nicht unklar. Wenn, wie ich sehe, Brandenburg so genau auf unsere Gründe sieht, so werden auch wir genau sein. Und Sachsen wird wegen bewaffneten Einfalls des Kohlhaas in sein Gebiet bei der Majestät des Kaisers in Wien klagen. Dann mag uns das Reich einen Reichsankläger nach Berlin schicken. Da der Kohlhaas schuldig ist nach Reichsrecht, so muss er fallen. Ihr aber in Sachsen habt willkürlich an ihm gehandelt. Und deshalb muss ihm das Recht, um dessen Willen er Unrecht hat, werden. Sei es auch im Tode. Meldet, dass ich binnen der nächsten Tage den Ritter Friedrich von Malzahn mit 6 Reitern nach Dresden schicke, den Kohlhaas nach Berlin zu bringen. Der Kaiser in Wien achtete der Fürsprache des Dr. Martinus Luther gering. Der Kaiser beachtete den bewaffneten Einfall des Angeklagten in Sachsen. Der Kaiser in Wien achtete der vorgeblichen Gewissensbisse des sächsischen Hofes gering. Der Kaiser beachtete die fortdauernden Gewalttätigkeiten des Nagelschmidt, der sich mit unerhörter Dreistigkeit bis auf brandenburgisches Gebiet vorwagte. Der Kaiser in Wien muss ein Exempel statuieren. Auch das kaiserliche Recht gibt Recht nur auf Kosten der Gerechtigkeit. Wien entsendet den Hofassessor Franz Müller als Reichsankläger nach Berlin. So wird die Sache des Kohlhaas zu einer Sache des gesamten Heiligen Römischen Reiches. Damit wog die Schuld des Kohlhaas umso schwerer. Zunächst wird damit der Kurfürst von Sachsen gezwungen, der lang und böswillig verschleppten Klage wider den Junker Wenzel von Tronka, gerecht und unnachsichtlich nachzugehen. Das Leben des Angeklagten musste den Gesetzen des Reiches verfallen. Aber sein Tod wird gerettet. Als Erzkanzler und Präsident des Hofgerichts erteile ich das Wort dem Dr. Martin Luther. Auf dass er von den Anwesenden, Hofassessor Müller, Anwalt des Reiches, Gerichtsrat Eibenmeier, Vertreter des Sächsischen Hofes und dem Rechtsgelehrten Zäuner, Vertreter des Michael Kohlhaas, Einspruch erhebe gegen dieses Gericht. Wie allgemein bekannt, habe ich an einem Sendschreiben an den Kurfürsten von Sachsen durchlaucht freimütig angeraten, dem Kohlhaas, Rosshändler, Amnestie zu erteilen. Der Kurfürst von Sachsen nahm meinen Rat an und wir sahen mit Freuden in dieser unfriedlichen Zeit eine größere Beruhigung. Habe ich aber nicht als Haupt der evangelischen Kirche in Deutschland mein Wort, dass Gott untertan ist, in dieser Sache verpfändet? Darf der sächsische Hof diesen Mann, dessen Freiheit Gott angelobt war, ausliefern? Und sei es selbst dem Reiche? So wird ihr Herrn Amnestie ein leeres Wort. Der Einspruch wird verhandelt. Der Einspruch wird abgelehnt. Und wie verantwortet sich Sachsen? Ein eiliger Beschluss des Dresdner Staatsrats, an dem der Kurfürst selbst erkrankt nicht teilnehmen konnte, entsandte mich nach Wien, um Klage zu erheben. Zu spät kam des Kurfürsten Gegenbefehl, der offenbar von eurem Einspruch, Dr. Luther, wieder die Auslieferung erfahren hatte. Zu spät, um die rollende Maschine des Rechts noch aufhalten zu können. So bleibt, da mir selbst mein Auftrag, den mein Gewissen unterschreibt, nicht genommen wurde, dem Kurfürsten von Sachsen, meinem Herrn, und euch, Dr. Martin Luther, nichts übrig, als der Gerechtigkeit zu vertrauen, die übermenschlich ist. Der Hofassessor Müller hat das Wort. Der Wechsel, der plötzlich in des wankelmütigen Kurfürsten von Sachsenbrust vorgegangen zu sein scheint, hat bereits in Wien seine Majestät den Kaiser aufs Äußerste befremdet. Indes hat der Bericht über den Kohlhaas, Rosshändler, die Sache zu einer Angelegenheit des gesamten Römischen Reiches gemacht. Der Kaiser selbst, vertreten durch mich beim Brandenburgischen Hofgericht, ist aufgetreten als Ankläger. Und keine Macht, kein Wort und keine Eile verhindern hier den Gang des heiligen Rechts. Der rechtsgelehrte Zäuner hat das Wort. Von des Kurfürsten von Brandenburg Gnade beauftragt, vertrat ich vor dem Kammergericht zu Dresden das beleidigte Recht des Rosshändlers Kohlhaas wider den Junker Wenzel von Tronka. Mit trotzigstem Nachdruck, erfordert durch die Einwendungen der Gegenpart. Schon sind die Rappen den Händen des Abdeckers entzogen. Schon befinden sie sich zur Dickfütterung in den Ställen der Junker von Tronka. Es ist sicher, dass dem Kohlhaas völlige Genugtuung widerfahren wird. Darum möge der Herr Reichsankläger wohl erwägen, ehe er schwerste Klage auf Landfriedensbruch erhebt, dass nun auch nach sächsischem Urteil die Schuld dieses Landfriedensbruches auf den Junker von Tronka fiel. Das Reich geht nur auf des Kurfürsten von Sachsen Klage zurück. Mehr wäre unziemlich und verletzt die Landeshoheit. Wir wissen nichts von Rappen, von Schaden und Heilkosten, aber wir wissen von Landfriedensbruch und müssen ein Exempel statuieren. Die Klage wird erhoben und sie muss vom Hofgericht entschieden werden nach dem Gesetz. Brandenburg bestrebt, die verschüttete Wurzel des Rechts zu finden und wieder zu reinigen, kann die verworrenen Äste des Unrechtes nicht mehr stützen und schneiden, wiewohl der Frevel dieser Äste aus der Krankheit jener Wurzel kam. Dem Kohlhaas soll, damit unser Land an sich glaube, sein Recht werden. Da aber auch das Reich darauf besteht, sein Recht zu erhalten, so muss das Erkenntnis des Brandenburgischen Hofgerichts verurteilen, den Michael Kohlhaas, Rosshändler, zum Tode durch das Schwert. Das Urteil war, gemessen an dem Rechtsbrauch jener Zeit, ein mildes. Auch hätte es der Kurfürst zweifellos in eine langwierige Gefängnisstrafe umgewandelt, hätte der Angeklagte dies selbst beantragt. Michael Kohlhaas aber glaubt so sehr an sein Recht, dass er lieber sein Leben opfert, als eine Gnade zu erbetteln, die wie alle Gnaden Unrecht in Recht verwandeln möchte. So fällt denn sein Haupt. Wir, Kurfürst von Brandenburg, haben dich, Michael Kohlhaas, in einem ritterlichen Gefängnis gehalten. Nunmehr nehme man dir die Ketten ab. Man stelle dir die Papiere über dein Vermögen, die dir zu Dresden abgesprochen wurden, wieder zu. Und wie wir in den letzten Tagen den Zwinger öffneten und allen deinen Freunden, deren du sehr viele in dieser Stadt hast, bei Tag und Nacht freien Zutritt verstattet haben, so bieten wir dir eine letzte Gnade. Die Welt versöhnst du dir durch diese harte Strafe. In Gegenwart zweier brandenburgischen Dechanten wird dich Dr. Martinus Luther dem Himmel versöhnen. Das kaiserliche Recht, Michael Kohlhaas, ist wie der zündende Blitz in deine trotzige Seele gefahren. So sahen wir es kommen in dreimal angezündener Stadt Wittenberg, als du in rasendem Hass den dort versteckten Junker suchtest. Doch da wir alle wissen, dass du vom Anfang an im Recht warst, wiewohl manch frisches Grab dich anklagt zwischen böhmischer Grenze und Wittenberg, manch bebender Leib zur grauen Erde musste, so bin ich sicher, dass Gott im Himmel dir verzeihen will. Des zum Zeichen mögest du die Wohltaten der heiligen Kommunion empfangen. Franz Müller, kaiserlicher Anwalt und Reichsankläger, verließ das Urteil. Michael Kohlhaas wird wegen Verletzung des öffentlichen kaiserlichen Landfriedens verurteilt, mit dem Schwerte vom Leben zum Tode gebracht zu werden. Nimmst du das Urteil an? Ja. Anton Zeuner, Anwalt des Kurfürsten von Brandenburg und des Michael Kohlhaas, verließ das Konklusum des Dresdner Hofgerichts. Die Abschrift des Urteils lautet: Der Klage des Kurfürsten in Sachsen, des Michael Kohlhaas, Rosshändler, wieder den Junker Wenzel von Tronka, wird Punkt für Punkt und ohne die mindeste Einschränkung stattgegeben. Dergestalt, dass die Rappen aus den Händen des Abdeckers zurückgezogen werden, dass sie durch Dickfütterung seitens der Leute des Junkers in den vorigen Stand wiederhergestellt werden, dass sie durch eine Kommission dem Anwalt des Kurfürsten von Brandenburg übergeben werden. Dass jeglicher Schaden, erlitten im Verfolg von des Junkers Wenzel von Tronka Gewalttätigkeiten, an dem Michael Kohlhaas und an des gefallenen Knechtes Herse Mutter wieder gut gemacht werde. Zuletzt, dass der Junker Wenzel von Tronka zu zweijähriger Gefängnisstrafe verurteilt werde. Dieses Urteil vom Verurteilten angenommen ist rechtskräftig. Darf ich zu meinen Rappen gehen und sie auf den Hals klopfen? Geh, Kohlhaas. Ich will euch, liebe Rappen, meinen beiden kleinen Söhnen schenken. Dein letzter Wille wird heilig gehalten werden. Denn heut, Kohlhaas, ist der Tag, an dem dir dein Recht geschieht. Schau her. Hier liefere ich dir alles, was du auf der Tronkenburg gewaltsamerweise eingebüßt und was ich als dein Landesherr dir wieder zu verschaffen schuldig war, zurück. Rappen, Halstuch, Reichsgulden, Wäsche, bis auf die Kurkosten sogar für deinen bei Mühlberg gefallenen Knecht Herse. Bist du mit mir zufrieden? Für heut und hier, ja. Was willst du mehr? Die Sachen nebst dem Geld, das ich obendrein zur Pflege und Erquickung bestimme, möge des Herse alter Mutter geschickt werden. Das wird geschehen. Nun, Kohlhaas, der Rosshändler, du, dem solcher Gestalt Genugtuung geworden ist, mach dich bereit, kaiserlicher Majestät, deren Anwalt hier steht, wegen des Bruches ihres Landfriedens deinerseits Genugtuung zu geben. Ich bin dazu bereit. Folg nun dem Scharfrichter. Nimm deinen Hut ab und tritt an den Block. Scharfrichter, tu dein Amt. Der Schuldige wurde gerichtet. Aber die Richtenden sind schuldig. Der Angeklagte durfte nicht mehr leben. Nie und nimmer. Michael Kohlhaas muss leben. Jetzt und immer. Hier stand Recht wider Recht. Und das bessere Recht siegte. Zweierlei Recht in derselben Sache gibt es nicht. Denn ich sage Ihnen, den Richtern, die Sie heute Richter über die Richter sind, hier begann der Kampf von unten her gegen die Willkür. Warnend die Mächtigen vor der Entartung der Macht. Hier begann der Kampf von unten her gegen die toten Paragraphen. Sie aber sollen ihn richten wie sich selbst. Sprechen Sie ihn frei. Machen Sie die blinde Gerechtigkeit sehend. Holen Sie die über den Wolken thronende Gerechtigkeit zur Erde herab. Schaffen Sie aus der Gerechtigkeit der wenigen die Gerechtigkeit aller. Denn die Gerechtigkeit ist die Wurzel der Freiheit. Sie hörten Michael Kohlhaas nach Heinrich von Kleist mit Walter Richter, Eva Ingeborg Scholz, Josef Dahmen und anderen. Regie Kraft Alexander zu Hohenlohe-Öhringen. Eine Produktion des NWDR 1962.